Unter Drohung strengster Verantwortlichkeit wird ihm befohlen, dass er über das Betragen seiner Freunde, seinem Vorgesetzten, fortlaufend zu berichten hat. Es wird ihm also der Verrat an seinen Mitzöglingen als heiligste Pflicht auferlegt, den er früher bei seinen Kameraden als die widerlichste Eigenschaft ansah. Ja, er hört sogar tröstend und anfeuernd die Versicherung ausgesprochen, dass sein Name dem Verratenen sorglich verschwiegen wird. Also ganz feige und anonym soll er seine Kameraden anzeigen, nachdem er sie vorher fortwährend umlauert hat. Der Angezeigte soll, weil er nie erfährt, wer ihn verklagt hat, keine geringste Möglichkeit haben, Sühne für etwaige Verleumdungen zu fordern. Kalt überläuft es ihn, und trotzdem er schon durch die Exerzitien halb krank gemacht wurde, ist er noch viel zu lebendig und fühlt, wie viel er in sich mordern muss, um so Ungeheuerliches zu können. All seinen ehrlichen Sinn, all seinen Anstand, all seine Kameradschaftlichkeit und um das stete Umlauertwerden, das unerschütterliche Misstrauen zu ertragen, auch all seinen Gottesstolz. Wenn er sich nun von Neuem in der Leichenhalle Loyolas umschaut, sieht er vieles, was ihm zuvor entging. Er erkennt gar manches stille vor sich hin Blicken eines Novizen als stilles Lauern, erkennt aus den Honigworten, die man an ihn richtet, gar manches listige Aushorchen. Nun sieht er lautlos und behend über den Fußboden und die Treppen die Nattern der List und die Schlangen des feigen Verrates gleiten. Es graust ihn, und seine arme junge Seele flüchtet wieder und wieder in die Halluzinationen der Exerzitien. »Wie gut ist das für das Heil seiner Seele«, sagt lächelnd der Pater. Er erkennt auch die rasche und mörderische Wirkung der schauerlichen Ordensregeln. Der Befehl zum Beispiel, unerwartet bei anderen Novizen, sobald sie fest eingeschlafen sind, die auf dem Stuhle am Bett liegenden Kleider heimlich zu durchsuchen, zeitigt meistens ganz das gleiche Ergebnis, nämlich entweder leere Taschen oder aber Zettel und Notizbücher, in denen honigsüße Worte der Begeisterung über den schönen Orden und das köstliche Leben im Dienste Jesus und der unbefleckten Jungfrau stehen. Die Gleichförmigkeit dieses Fundes ist sehr gut gesichert, denn alle Novizen lernen sehr rasch, die Spione zu täuschen. Dann hat ja das Spionagesystem keinen Sinn, möchte man voreilig meinen. Wie dumm ist doch dieser Orden, dass er solche Anordnungen trifft. Ach nein, er ist nicht dumm. Er hat ganz andere Absichten. Dieses stete, schamlose, immerwährende Bespitzeln, die gleiche feige und anonyme Anzeigepflicht wird durchgeführt, solange der Jesuit lebt. Weder der Oberer, der seinen Spitzel in dem Sozius neben sich hat, noch der Christus quasi Präsens, neben dem der vom Orden gewählte Beichtvater als Admonitor und Spitzel steht, ist verschont. Der Orden weiß, dass schon in den ersten Wochen des Noviziats diese Anordnung sehr selten etwas anderes bewirkt, als eben einfach die völlige Charakterzerstörung all dieser Pflichtspione. So wichtig dieser Erfolg nun auch für den Orden ist, so ist er doch noch nicht der einzige Grund dieser ganzen Einrichtung. Der Jesuit weist von dem ersten Denunzierbefehl an, dass er nie mehr in seinem Leben, wo immer er sich auch befände, und würde er auch ans Ende der Welt entsandt, ohne den Spion neben sich sein wird. Bei jeder Reise, die er antritt, geht ein zweiter als Begleiter, das heißt als Spitzel mit. Beide führen insgeheim Tagebücher, in denen sie jedes auffällige Wort und das gesamte Betragen ihres Begleiters aufzeichnen. Nach der Reise muss jeder heimlich diese Aufzeichnungen dem Vorgesetzten abliefern. Die Unterhaltung der beiden Reisenden besteht deshalb aus Honigworten, die den einen aushorchen, und Honigworten, die den anderen täuschen sollen. Diese Verstellung ist aber der gewollte zweite Erfolg. Der Novize hat nun 13 volle Jahre Zeit, um die Eigenschaft zu erlernen, die für seinen Orden die allerwesentlichste ist, nämlich eine undurchsichtige, niemals im Stiche lassende, gegen keinen einzigen Menschen aussetzende Verstellungskunst. Diese Kunst führt dazu, dass die Seele sich schließlich noch nicht einmal mehr selbst traut und gar kein eigenes Innenleben mehr zu führen wagt. Zu sehr ist sie daran gewöhnt, gegen jedermann zu heucheln. Der Orden will den Jesuiten mitten in die katholische Welt setzen. Dort soll er seine Kranken pflegen, seine Werke der Menschenliebe, seine Rolle als geistlicher Berater gleichmäßig und ununterbrochen ausführen können, ohne je durch innere Gefühlsbeteiligung ungeordnet zu werden, wie Loyola es nennt. Er selbst soll in der gleichen eisigen Kühle und Gleichgültigkeit verharren. Seine Liebe soll nur den Halluzinationen seiner Exerzitien, soll nur Jesu und Maria gelten. Dabei aber darf der Katholik dies niemals merken, denn der Jesuit soll dessen Liebe und Verehrung zum Orden und seinen heiligen Männern wecken. Das kann er nur, wenn er 13 Jahre hindurch in der Halle Loyolas die Verstellungskunst lernte. Wenn er liebreich lächeln kann, wo er gänzlich gleichgültig ist, so dass die Katholiken, die das Fremdartige dieser totenähnlichen Einförmigkeit der Stimmung merken, diese nur als Zeichen der Heiligkeit ansehen.